Ja, ich war noch nie so alt wie heute, deswegen dachte ich, ich lese einfach Texte aus ungefähr 40 Jahren. Das ist nicht immer chronologisch, aber es fängt so 50 an und geht bis in die 80er Jahre. Ich hoffe, dass nicht alle Texte schon kennen. Und Sie können mich auch jederzeit unterbrechen und sagen, ich soll das weglassen und das nächste lesen. Bin sehr für sowas. Ich fange mal einfach an. Lektionen. Zwei Briefe. Eins. Ich sehe dich an der Schreibmaschine schwitzend missbrauchbare Verse herstellen über den Erstickungstod im Netzwerk notwendiger Gesetze. Die Maurer, schreibst du, wurden als Mörtel gebraucht schon beim Bau der großen Mauer. Und immer noch werden große Mauern gebaut. Nichts Neues unter der Sonne, schreibst du. Du schreibst nichts Neues. Du hast gelernt, Antworten zu befragen. Der Beifall, der dich taub macht, ist er keine. Die schnellen Wirkungen sind nicht die neuen. Eine Begegnung am Abend nach unserem Gespräch. Zwei Republikaner auf dem Weg in die Betten diskutieren über Demokratie. Gut, das ist die Form, aber wo ist der Inhalt? Sie zählen die Jahre nach Gehaltsaufbesserungen, die Monate nach dem Erscheinen des Magazins, jeder ein Weiser nach Keuners Entwurf. Kein Gedanke, der nicht durch den Magen geht. Und keine Angst vor Pfützen wie bei Büchner. Kleine Köpfe, aber sie haben recht, wenn sie deine Verse lesend sagen, was sagt uns dieser jemand eigentlich? Hat er die Rolle der Bodenreform nicht begriffen? Zwei. Was richtet ein Reim aus gegen die Strohköpfe, fragst du? Nichts, sagen einige, andere wenig. Shakespeare hat Hamlet geschrieben, ein Trauerspiel, Geschichte eines Mannes, der sein Wissen wegwarf, sich beugend unter einen dummen Brauch. Er hat die Dummheit nicht ausgerottet. Wollte er nichts weiter schreiben als einen Steckbrief? Hamlet, der Däne, Prinz und Wurm, fraß stolpernd von Loch zu Loch aufs letzte Loch zu, lustlos. Im Rücken das Gespenst, das ihn gemacht hat, grün wie Ophelias Fleisch im Wochenbett. Der Horizont, die Rüstung, dauert länger. Und knapp vorm dritten Hahnenschrei zerreißt ein Narr das Schellenkleid des Philosophen, schlüpft ein beleibter Bluthund in den Panzer. Oder der missverstandene Bertolt Brecht, mit großer Zähigkeit und etwas Hoffnung. Mehr als den Bogen spannen konnte auch er nicht. Wie viele Strohköpfe überlebten ihn. Sein Leben lang suchte er eine Möglichkeit, den Nächsten nicht zu töten. Gegen Ende hatte er sie von Weitem gesehen, halb verdeckt von einem blutigen Nebel. Becher hat Schweiß vergossen beim Sonettbau für den Zusammenfluss von Wolga und Neckar. Werden die Jurabauern das Sonettwerk gelesen haben, wenn der Kommunismus ihnen den Boden von der Schulter nimmt? Für uns die Spanne zwischen nichts und wenig. Brecht. Wirklich, er lebte in finsteren Zeiten. Die Zeiten sind heller geworden, die Zeiten sind finster geworden. Wenn die Helle sagt, ich bin die Finsternis, hat sie die Wahrheit gesagt. Wenn die Finsternis sagt, ich bin die Helle, lügt sie nicht. Film. 45 Jahre nach der großen Revolution sehe ich auf der Leinwand in einem neuen Film aus dem Land der Sowjets die Verwandlung eines langsamen Kellners in einen Schnellläufer. Durch die falsche Nachricht, der 101. wartende Gast sei Staatspreisträger. die wenig verschieden gekleideten Zuschauer in dem Eckkino in der gespaltenen Hauptstadt meines gespaltenen Vaterlandes belachen, den alltäglichen Vorgang nicht alltäglich auf der Leinwand. Warum lachen die Leute? Oh, nicht genug zu preisende Langsamkeit der nicht mehr Getriebenen, schöne Unfreundlichkeit der zum Lächeln nicht mehr Zwingbaren. Majakowski, warum der bleierne Schlusspunkt? Herz W. Wladimir, hat sich eine Dame ihm verschlossen oder einem anderen aufgetan? Nehmt mein Bajonett aus den Zähnen, Genossen. Blut geronnen zu Medaillenblech. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Oder Büchner, der in Zürich starb, 100 Jahre vor deiner Geburt, alt 23 aus Mangel an Hoffnung. Lektionen 2. Porats aus der ersten Satire des zweiten Buchs. Horaz Trebatius. Horaz. Ich höre da welche sagen, laut Trebatius, ich wäre zu scharf in der Satire, frech über die Schranken setzend, die gesetzt sind. Anderen gilt, was ich zusammenfüg, entnervt. Die reden so, derlei Verse macht einer tausend auch an einem Tag. Rat mir, Trebatius, Freund, was soll ich machen? Trebatius, schweig. Horaz, das heißt, keinen Vers mehr künftig. Trebatius, keinen. Horaz, hol mich der Zeus, ja, schweigen wäre das Beste. Doch finde ich keinen Schlaf, wenn ich nicht schreibe. Trebatius, so salb dich und durchschwimm den Tiber dreimal, vor Nacht spül dich mit Wein, und kannst du es nicht ganz lassen, sei so kühn, besing des Cäsar Sieg und Trophäen. Ich wette, das wird bezahlt. Der Krug, der nicht zum Brunnen geht, bleibt leer. Horaz, gern, alter Freund, wenn ich dazu die Kraft hätte. Nicht jedem ist's gegeben, schön zu schildern die lanzenstarren Schlachtreihen Roms, den Gallier ausblutend am Geschoss, das in der Brust ihm steckt, oder den Parther, der vom Pferd fällt, stückweis. Trebatius, besing den Fürsten selber, den Allzeitgerechten, wie Lucilius besang den Scipio damals. Horaz, gern, Freund, gern, wenn sich ein Anlass bietet. Nicht allzeit hat Cäsar für Horaz ein offenes Ohr. Wird er verkehrt gestreichelt, schlägt er aus. Geschichten von Homer. 1. Häufig redeten und ausgiebig mit dem Homer die Schüler, deutend sein Werk, ihn fragend um richtige Deutung. Denn es liebte der Alte immer, sich neu zu entdecken, und gepriesen geizte nicht mit Wein und Gebratenem. Kam die Rede beim Gastmahl Fleisch und Wein auf Thersites, den Geschmähten, den Schwätzer, der aufstand in der Versammlung, nutzte klug der großen Streit um das größere Beutstück, sprach, sehet an, den Völkerhirten, der seine Schafe schert und hinmacht wie immer ein Hirt, und zeigte die blutigen, leeren Hände der Söldner als leer und blutig den Söldnern. Da nun fragten die Schüler, wie ist das mit diesem Thersites, Meister? Du gibst ihm die richtigen Worte, dann gibst du mit eigenen Worten ihm Unrecht. Schwierig scheint das uns zu begreifen. Warum tatst du es? Sagte Homer zu gefallen den Fürsten. Fragten die Schüler, wozu das? Der Alte aus Hunger. Nach Lorbeer? Auch, doch schätzt er den gleich hoch wie auf dem Scheitel im Fleischtopf. 2. Unter den Schülern heißt es, sei aber einer gewesen, klug, ein großer Frager. Jede Antwort befragt er noch, zu finden die nicht mehr fragliche. Dieser nun fragte, sitzend am Fluss mit dem Alten, noch einmal die Frage der anderen. Prüfend ansah den Jungen der Alte und sagte ihn ansehend, heiter, ein Pfeil ist die Wahrheit, giftig dem eiligen Schützen. Schon den Bogen spannen ist viel, der Pfeil bleibt ein Pfeil, ja, birgt wer im Schilf ihn. Die Wahrheit, gekleidet in Lüge, bleibt Wahrheit. Und der Bogen stirbt nicht mit dem Schützen. Sprach's und erhob sich. Horaz. 1. Der arrivierte mit dem Hass auf sein Startloch. Unter Brutus ist er Demokrat. Tod dem Tyrannen und mir auch ein Landgut. Pazifist bei Philippi, er skandiert den Boden. Dann lernt er seine Lektion, er auch. Wechselt die Laufbahn, Schwamm drüber, Augustus. Das Landgut schenkt Mäzen ihm für einen Platz in den Oden. 8 Spiegel im Schlafzimmer und kein Wort mehr von Brutus. Er macht seinen Weg in die Chrestomathien. Ehre Perennius, Liebling der Philologen. 2. Rom, die Hure mit den 7 Brüsten. Lob der Mäßigkeit, Mutter der Weltreiche, aufgefressen von den wachsenden Kindern. Mit vollkommenen Versen, sonst wozu braucht Luxus. Satt singt Horaz. Den Lorbeer würzt das Fleisch, kappadozisches Wildbrett und die Baumblüte in den Albanerbergen. 23 Dolchstöße, der zweite tödlich, in ein fallsüchtiges Fleisch. Was sind sie gegen den Furz des Priap in der 8. Satire? Ulysses. Mit wenig Rudern auf den salzgewohnten Baum pflanzt ich meine Hoffnung, müd des Festen, das Meer neu pflügend mit vergehender Furche. Mit seiner Weite meine Dauer maß ich. Immer wieder spät früh der rötliche Himmel mit den 2, 3 letzten ersten Wolken überm Gaswerk, Kraftwerk, Atommeiler. Seit Odysseus starb 5 Monatsreisen westlich von Gibraltar im Atlantik, weit entfernt von Kranz und Flor durch Brandung. In der Hölle der Neugierigen brennt er, Dante hat ihn gesehen mit anderen Flammen. Lektion. In dem Buch des Verräters lese ich über die Treue der Kommunisten in Karaganda. Selbstbildnis 2 Uhr nachts am 20. August 1959. An der Schreibmaschine sitzen, blättern in einem Kriminalroman. Am Ende wissen, was du jetzt schon weißt. Der glattgesichtige Sekretär mit dem starken Bartwuchs ist der Mörder des Senators. Und die Liebe des jungen Sergeanten der Mordkommission zur Tochter des Admirals wird erwidert. Aber du wirst keine Seite auslassen. Manchmal beim Umblättern ein schneller Blick auf das leere Blatt in der Schreibmaschine. Das wird uns also erspart bleiben, wenigstens etwas. In der Zeitung stand, irgendwo ist ein Dorf dem Erdboden gleichgemacht worden durch Bomben. Das ist bedauerlich, aber was geht es dich an? Der Sergeant ist gerade dabei, den 2. Mord zu verhindern, obwohl die Admiralstochter ihm zum 1. Mal die Lippen hinhält. Dienst ist Dienst. Du weißt nicht, wie viele tot sind. Die Zeitung ist weg. Nebenan träumt deine Frau von ihrer ersten Liebe. Gestern hat sie versucht, sich aufzuhängen. Morgen wird sie sich die Pulsadern aufschneiden oder was weiß ich. Wenigstens hat sie ein Ziel vor den Augen, das sie erreichen wird, so oder so. Und das Herz ist ein geräumiger Friedhof. Die Geschichte der Fatima im neuen Deutschland war so schlecht geschrieben, dass du darüber gelacht hast. Die Folter ist leichter zu lernen als die Beschreibung der Folter. Der Mörder ist in die Falle gegangen. Der Sergeant schließt den Preis in die Arme. Jetzt kannst du schlafen. Morgen ist wieder ein Tag. Projektion 1975. Wo ist der Morgen, den wir gestern sahen? Der frühe Vogel singt die ganze Nacht. Im roten Mantel geht der Morgen durch den Tau, der scheint von seinem Gang wie Blut. Ich lese, was ich vor 3, 5, 20 Jahren geschrieben habe, wie den Text eines toten Autors. Aus einer Zeit, als ein Tod noch in den Vers passte. Die Mörder haben aufgehört, ihre Opfer zu skandieren. Ich erinnere mich an meinen ersten Versuch, ein Stück zu schreiben. Der Text ist in den Nachkriegswirren verloren gegangen. Es begann damit, dass der jugendliche Held vor dem Spiegel stand und herauszufinden versuchte, welche Straßen die Würmer durch sein Fleisch gehen würden. Am Ende stand er im Keller und schnitt seinen Vater auf. Im Jahrhundert des Orest und der Elektra, das heraufkommt, wird Ödipus eine Komödie sein. ABC. Lachnit ist seit dann ein Stadtuntergangen. Grobianus. Ich will ein Deutscher sein. Eintragung im Schulheft eines 11-jährigen jüdischen Jungen im Warschauer Ghetto. Der Terror, von dem ich schreibe, kommt nicht aus Deutschland. Es ist ein Terror der Seele. Edgar Allan Poe. Der Terror, von dem ich schreibe, kommt aus Deutschland. Und zwischen ABC und 1x1, wir pisten pfeifend an die Schulhauswand. Die Lehrer hinter vorgehaltener Hand, habt ihr kein Schamgefühl? Wir hatten keins. Als Abend wurd, wir stiegen auf den Baum, von dem sie früh den Toten schnitten. Leer stand nun sein Baum. Wir sagten, das war der. Wo sind die anderen? Zwischen Ast und Erd ist Raum.